Fähnrich der Garbe. Ein Fähnrich jung und voll Leichtsinn und schlank, auf der Kappe die goldene Kokarde. Verstand die Mutter vor ihrem Sohn, ihr Sohne Hände umschlungen, schenkt ihm ein kleines Medaillon. Und sie sagt zu ihrem Jungen, du, mein kleiner Gardeoffizier, adieu, adieu und vergiss mich nicht, und vergiss mich nicht. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu, adieu, sei das Glück mit dir, sei das Glück mit dir. Gerade kämpfen, gerade lachen in den Sonnenschein, was immer geschehen auch mag. Hast du Sorgen dienen, Kosten dienen, das ist das, das, das, für Glück in unserer Nacht. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu, adieu, und vergiss mich nicht. Und eines Tages war alles aus. Es ruhten endlich Waffen. Man schickte alle Soldaten nach Hause, einen neuen Beruf sich zu schaffen. Die alte Garde stand müde und bleich, um ihren Marschall zu kreisen. Man blies verrücktem Zapfenstreich und der Marschall sagte leise: Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu, adieu. Adieu, adieu, sei das Glück mit dir.